Im Winter vor 2 Jahren spielten Turbostart ihr letztes Clubkonzert, damals in Dresden. Dann folgten 2 Jahre Corona-Kälte und jetzt feierte die Band aus Flensburg ihr Club-Comeback und zwar in der Pumpe in Kiel. Guten Tag! Ich bin Lee Hoi Chang! Mein Sohn macht Filme in der USA! Die Schlange vor dem Eingang war lang, obwohl die Pumpe nicht ausverkauft war. Als Vorband stimmten Zeus das Publikum auf das Comeback ein. Bei denen spielt übrigens auch der Tora-Gitarrist Hannes mit. Zeus waren laut und vom Gesang her meinte der Laie zu hören, dass sich die Band dabei etwas an Turbostart orientiert. Vielleicht liegt das auch daran, dass Zeus eben aus Schleswig kommen, der Stadt, in der Turbostart auch ihren Proberaum hatten. Mit etwas Verspätung starteten Turbostart dann passenderweise mit Rattenlinie Nord in das Konzert. Der Song handelt von einer Fluchtroute nach Flensburg, über die viele Nazis am Ende des Zweiten Weltkriegs das Land verließen und danach untertauchten. Der Song steht dabei auch beispielhaft für die Themen, über die Turbostart schreiben. Gitarrist und Texter Martin Ebsen schreibt viel über die Leute und die abgelegenen Gegenden in Schleswig-Holstein. Schließlich hat sich die Band im Speicher in Husum 1999 gegründet und ein Großteil wohnt nach wie vor im Norden, zum Beispiel in Flensburg. Und sie beladen ihre Autos mit Kindern und Gepäck. Wohin soll bloß die Reise gehen? Am besten ganz weit. Da passt der Tourstart in Kiel natürlich auch ganz gut dazu. 10 Konzerte werden noch folgen und schon beim Auftakt haben Turbostart gezeigt, dass sie eine sehr starke Liveband sind, die vor allem bei Clubkonzerten zieht. Sänger Jan Windmeier sucht immer wieder den Bühnenrand, Gitarrist Martin Ebsen hat sichtlich Spaß und der Bassist Tobert Knob ist einfach schräg drauf. Dazu kommen die Love A-Shirts, die Jan Windmeier und der Schlagzeuger Peter Carstens tragen. Turbostart und Love A haben sich irgendwann so um 2013 angefreundet. Mal haben sie zusammen gespielt, mal einen gemeinsamen Song zum Valentinstag in Husum geschrieben und mal entwirft der Love A-Gitarrist Stefan Bayer das Albumcover für die Turbostart-Platte Abalonia. Die Worte aus dem Radio sind heute nur in Teilen messerscharf, aber vor allem nicht gnadenlos. Denn Turbostart spielten mal wieder einen mitreißenden Auftritt in der Pumpe. Nach über 2 Jahren gab es mal wieder Moshpits. Nach über 2 Jahren sah man mal wieder Leute Stage-Diven. Jan Windmeier sagte, dass sie so unglaublich gut spielen würden, weil sie in den letzten 2 Jahren nur geprobt haben. Und tatsächlich, die Ekstase und die Schnelligkeit, mit der die Band ihre Songs spielte, ist beeindruckend. Und nach einer ersten Zugabe kam die Band dann auch nochmal für eine zweite Zugabe zurück auf die Bühne. Nach 2 Jahren Kälte, nach 2 Jahren ohne Clubkonzerte, leiten Turbostart jetzt den Sommer ein. Denn was ist schon diese Stadt im Winter?